1. Jahwe spratch su mos und gabim folgend anweisungen. 2. Spritch zu den Israeliten, wenn ein Mann oder ein Frau ein Nazareer gelobdabel gen mokti, sich Jahwe zu wei hen. 3. Waren dieser zeit must die person auf wein und ander berauschend getränk verzichten, auch essig, der aus wein oder berauschenden getränken hergestellt wird, ist untersagt. Es ist nicht erlaubt, jegliche Flüssigkeit aus Trauben zu trinken oder frisch soe getrocknet Trauben zu essen. 4. Solange die wei hezeit andort. Darf die Person nichts essen, was vom Weinstock stammt, weder unreif Trauben noch die Spitzen der Ranken. 5. Für die gesamte Dauer seines Nazareer Gelübdes darf kein Scheermesser sein Hort berühren. Bis zum Abschluss seiner Jahwe-Wei gilt er als geheiligt und muss sein Hauptthar ungehindert wachsen lassen. 6. Waren der gesamten Zeit seiner Wei und Jahwe darf er sich keine Leichene hören. 7. Selbst beim Tod seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner Schwester darf er sich nicht durch sie wehren reinigen, da die Wei seines Gottes auf seinem Haupt ruht. 8. Für die gesamte Dauer seiner Wei bleibt Jahwe geheiligt. 9. Sollte jedoch jemand unerwartet in seiner Gegenwart sterben unter der Durch sein Geweihtes Haupt wehren reinigen, muss sein Haupt am Tag seiner Reinigung scheren, namlich am siebten Tag. 10. Mochten Tag soll zwei Turteltauben oder zwei Jungtauben zum Priester vor den Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 11. Der Priester soll die ein Taub als Sundopfer und die ander als Brandopfer darbringen, für in Sune zu erwirken, da sich durch die Berührung einer Leiche wehren reinigt hat. Anschließend muss sein Haupt am selben Tag ernüt für geheiligt erklären. 12. Danach soll sich Jahwe für die ursprünglich gelobte Zeit ernüt weihen und ein einjähriges Lamm als Schuldopfer darbringen. Die erste Weihezeit wird jedoch ungültig, da sein Weih wehren reinigt wird. 13. Die sind die Vorschriften für den Nazareer, wenn die von ihm gelobte Weihezeit bindet ist, soll man in zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 14. Als Opfergabe muss Jahwe ein Fellerloses, ein Jahriges Lamm als Brandopfer, ein Fellerloses, ein Jahriges Weibliches Lamm als Sundopfer soe einen Fellerlosen Widder als Heilsopfer darbringen. 15. Des Weiteren soll einen Korb mit ungesorten Kuchen aus Feinmehl, die mit all zubereitet sind, und ungesort, mit all bestrichen Fladen mitbringen, zusammen mit dem Desuge Horigen Speisapfer und den Trankapfen. 16. Der Priester soll dies Gaben vor Jahwe bringen und das Sundopfer soe das Brandopfer für in darbringen. 17. Den Widder soll als Heilsopfer für Jahwe darbringen, zusammen mit dem Korb der ungesorten Gaben. Auch das Speisapfer und das Trankopfer soll der Priester für in zubereiten. 18. Danach soll der Nazareer sein Geweihtes Haupt vor dem Eingang des Offenbarungszeltes scheren, sein Geweihtes Haupt da nehmen und es in das Feuer werfen, das unter dem Heilsopfer brennt. 19. Anschließend soll der Priester den gekochten Bug des Widders, einen ungesorten Kuchen aus dem Korb und einen ungesorten Fladen nehmen und sie dem Nazareer in die Hand geben, nachdem dieser sein Geweihtes hergeschoren hat. 20. Der Priester soll dies Gaben vor Jahwe als Webopfer darbringen. Dies ist ein dem Priester zustehende Heilige Gabe, zusatzlich zur Weberbrust und der Weberkühl. Danach darf der Nazareer wieder Wein trinken. 21. Dies sind die Vorschriften für den Nazareer, der ein Gelübde bleibt, was aufgrund seiner Wei Jahwe darbringen muss, zusatzlich zu dem, was darüber hinaus leisten kann. Soll jemals den Anforderungen seines abgelegten Gelübdes und den für sein Wei geltenden Bestimmungen handeln. 22. Jahwe sprach ernüt zu Mos und gab ihm folgend Anweisungen. 23. Sprich zu Aaron und seinen Sonen, sollt die Israeliten auf folgend Weise segnen, indem zu ihnen sagt. 24. Jahwe segne dich und beschütze dich. 25. Jahwe lasse sein Angesicht über dir leuchten und erweise dir. Gnade. 26. Jahwe wende dir sein Angesicht zu und schenk dir Frieden. 27. Auf dies Weise sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde ihnen Siegen zukommen lassen.